Den Meldungen aus Südkorea zufolge gab es am 1. April vielerorts in Seoul Aktionen für die Abschaffung der Kräfte und der Überstände der Ex-Präsidentin Park Geun-hye. Auf dem Gwanghwamun-Platz fand eine Kundgebung für die Klärung der Wahrheit der Katastrophe des Schiffes Seoul gegen die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAT und für die Abschaffung aller Übelstände statt, deren Veranstalter das Sonderkomitee zur Beseitigung der Übelstände unter der außerordentlichen Volksaktion für den Rücktritt der Bakun-Regierung war. Der Verein der pädagogischen Studenten organisierte im Stadtbezirk Sodaemun ein Meeting für die Demokratie innerhalb der Hochschule. Die Nationale Politische Versammlung der Studenten legte auf einer Kundgebung für intensive gemeinsame Aktion Forderungen für eine neue Gesellschaft, darunter die Gewährleistung von Hälfte der Studentengebühren vor.